Assimilation, ein Verbrechen? Assimilation und Integration werden gern gegeneinander ausgespielt. Eigentlich ist es ein Scheingegensatz und ein Streit um Worte. Denn wer integriert ist, ist auch immer ein Stück weit assimiliert. Und assimiliert kann man sowieso nicht sein, ohne integriert zu sein. Offenbar hat die Sache aber eine Bedeutung. Und darum wollen wir uns ihr widmen. Der Großmufti von Bosnien-Herzegowina, Mustafa Ceric, äußert sich vorsichtig und pragmatisch. Offenheit für andere Religionen und Kulturen sei, Zitat, wichtig für die Integration. Sie ist der Mittelweg zwischen Assimilation und Isolation. Ich befürworte weder die Assimilation, bei der man seine Identität verliert und sich seiner Herkunft schämt, noch Isolation, bei der man von der Gesellschaft des Gastlandes abgeschnitten ist. An erster Stelle muss man die Gesetze des Gastlandes respektieren. Zweitens muss man die Sprache lernen. Drittens muss man für die Gesellschaft, in der man lebt, von Nutzen sein. Zitat Ende. Der Integrationsforscher Stefan Luft formuliert abstrakter, aber in ähnliche Richtung. Zitat: Bedingung erfolgreicher Integration ist ein gewisses Maß an Assimilation. Assimilation ist die Bedingung der Möglichkeit erfolgreicher Integration. Auf der Ebene des Individuums bedeuten Integration und Assimilation nicht, dass Zuwanderer ihre Herkunft verleugnen, Traditionen und Präferenzen etc. ablegen müssen. Zitat Ende. Aber es darf keine dauerhafte ethnische Differenzierung geben, denn, Zitat, alle dauerhaft ethnisch differenzierten Gesellschaften sind, mehr oder weniger ausgeprägt, ethnische Schichtungen. Es gibt praktisch keine ethnisch differenzierte Gesellschaft, die nicht gleichzeitig eine ethnisch geschichtete Gesellschaft wäre. Zitat Ende. Hartmut Esser unterscheidet folgende Assimilationsebenen: kulturelle Assimilation, Wissen, Fertigkeiten, Sprache; strukturelle Assimilation, Behauptung in Bildung und auf dem Arbeitsmarkt; soziale Assimilation, Beziehungsnetz, Heiratsverhalten; emotionale Assimilation, die gefühlsmäßige Identifikation. Die Aufzählung bestätigt, dass Integration ohne ein gewisses Maß an Assimilation überhaupt nicht möglich ist. Im Grunde verdeckt die beliebte Formel »Integration ist keine Einbahnstraße«, mit der ein aufeinander zubewegen der Aufnahmegesellschaft und der Zuwanderer suggeriert wird, die grundlegende Notwendigkeit der Anpassung soll Integration gelingen. Da ist es interessant, sich mit der Meinung des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan zur Assimilation auseinanderzusetzen. Die Türkei ist immerhin das wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittene und am meisten demokratische Land des islamischen Kulturkreises. Ja, eigentlich ist es das einzige islamische Land, das die politischen Maßstäbe einer westlichen Demokratie halbwegs erfüllt. Zudem möchte die Türkei Mitglied der EU werden. 5 Millionen Türken leben bereits in der EU. Studieren wir also die Rede, die der türkische Ministerpräsident Erdogan am 10. Februar 2008 in Köln unter dem frenetischen Jubel von 20.000 Zuhörern mit türkischem Migrationshintergrund gehalten hat. Erdogan beginnt: Die türkische Gemeinschaft und der türkische Mensch, wohin sie auch immer gehen mögen, bringen nur Liebe, Freundschaft, Ruhe und Geborgenheit mit sich. Hass und Feindschaft können niemals unsere Sache sein. Das heißt im Umkehrschluss: Hass und Feindschaft sind immer nur die Sache der anderen. Könnte man sich im Ernst vorstellen, dass ein westlicher Staatsmann derartiges zu seinen Landsleuten im Ausland sagt? Dass er das überhaupt sagt? Nein, er würde fürchten, sich lächerlich zu machen. Und es würde ihm auch niemand glauben. Das ist bestenfalls eine Rhetorik, die noch dem naiven Nationalismus des späten 19. Jahrhunderts verhaftet ist oder einer uns fremden Kultur entstammt. Eigentlich aber ist es die Sprache des Chauvinismus. Erdogan fährt fort: Sie haben nunmehr seit 47 Jahren mit Ihrer Arbeit, mit Ihrem Bemühen dazu beigetragen, dass Deutschland vorankommt, dass Deutschland in Europa und in der Welt zu einem mächtigen Land wird. Ihre Augen und Ohren waren immer auf die Türkei gerichtet. Ich verstehe die Sensibilität, die Sie gegenüber Assimilation zeigen, sehr gut. Niemand kann von Ihnen erwarten, Assimilation zu tolerieren. Niemand kann von Ihnen erwarten, dass Sie sich einer Assimilation unterwerfen. Denn Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Abgesehen von der Maßlosigkeit der Wortwahl ist diese Passage erkennbar kein Ausrutscher. Dazu ist sie zu sorgfältig komponiert. Erdogan lobt die Türken in Deutschland dafür, dass sie Türken geblieben sind. Er fordert sie auf, dies auch weiterhin zu bleiben und sich nicht an die Gastgesellschaft anzupassen. Darüber hinaus erhebt er klar erkennbar den Anspruch, als türkischer Staatsmann für alle türkischen Migranten in Deutschland zu sprechen. Erdogan strebt also die dauerhafte Konservierung einer türkischen Minderheit in Deutschland an, die sich primär am Herkunftsland ausrichten soll. Auch das ist chauvinistisch. Erdogan droht in Bezug auf den EU-Beitritt. Ja, sie sind bereits in der Europäischen Union. Wir haben sowieso im Moment fast 5 Millionen Staatsbürger, die sich in der Europäischen Union befinden. Man möchte hinzufügen, alle 5 Millionen hören auf Erdogan und nicht auf ihre Gaststaaten. Wäre es anders, so wäre es Assimilation und damit ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenige Tage zuvor hatte die ARD den Tatort Ludwigshafen gezeigt. Dort war es um Missbrauch und Mord in einer Familie türkischer Aleviten gegangen. Kaum verhüllt, fordert Erdogan Zensur. Die Pressefreiheit kann niemals unbeschränkt sein. Die Meinungsfreiheit kann niemals unbeschränkt sein. Die Freiheiten reichen nur bis zur Grenze eines anderen Freiheitsbereichs. Das hat mit Pressefreiheit nichts zu tun. Wohlgemerkt, es ging nicht um die Freigabe von Kinderpornografie und es ging auch nicht um die Leugnung des Holocaust. Es ging nur um eine Kriminalgeschichte in einer Familie türkischer Migranten. Sagen wir es zurückhaltend. Die Türkei Erdogans passt kulturell nicht nach Europa und ein Land, das seine Migranten dafür lobt, dass sie sich nicht in den Gastländern assimiliert haben, ist ein Störenfried im friedlichen Zusammenleben. Wenn wir annehmen, und wir müssen dies wohl tun, dass Erdogans Rede ein Spiegel der türkischen Seele ist, dann dürfen wir uns über die mangelhaften Integrationserfolge der türkischen Migranten nicht wundern. Türken in Deutschland, die Erdogans Wunsch folgen, Türken zu bleiben und sich noch dazu überdurchschnittlich vermehren, würden mit der Zeit die kulturelle Identität Deutschlands gefährden, weil sie die Gesetzmäßigkeit einer wirklichen Integration außer Kraft setzen. Übersiedeln innerhalb Europas Personen einer bestimmten Volkszugehörigkeit in das Gebiet einer anderen, dann wechseln sie mit der Sprache allmählich auch ihre kulturelle Identität. Und spätestens ihre Kinder werden zu voll integrierten Mitgliedern der Solidargemeinschaft des Landes ihrer Wahl. So wurden aus Franzosen, Italienern und Polen Deutsche und umgekehrt, stellt der österreichische Verhaltensforscher Irenaeus Eibel-Eibesfeld fest. Das scheint aber gerade die große Furcht der Türken zu sein. Zwar konsumieren sie in Deutschland nahezu ausschließlich türkische Medien, gleichwohl war die Reaktion auf die Einstellung einiger türkischer Sendungen im deutschen Rundfunk, die fast keine Nachfrage mehr hatten, einfach maßlos.